Ich möchte gerne so beginnen, dass ich euch eine kleine Geschichte erzähle. Eine kleine Geschichte, sie handelt von Ignazio Silone, einem italienischen Kommunisten und späteren Dissidenten, der zusammen mit seinem guten Freund Lazar Schatzky, dem damaligen Vorsitzenden des Komsomol, das heißt der kommunistischen Jugendorganisation Russlands, einen kleinen Spaziergang über den Roten Platz in Moskau macht. Die Geschichte spielt Mitte der 20er Jahre, das heißt genau gesagt 1926. Sie spielt also während der Epoche der neuen ökonomischen Politik, jener Phase in der Geschichte der Sowjetunion also, die sich durch starke Konzessionen an die kapitalistische Produktionsweise auszeichnete, dadurch also, dass Handel erlaubt wurde und damit auch in Grenzen die Entstehung einer bürgerlichen Schicht. Die neue ökonomische Politik zur Einordnung löste damit die Phase des Kriegskommunismus ab, die von 1918 bis 1921 gedauert hatte. Und im Kurzen bedeutete das die Stadt unter der Führung der bolschewistischen Partei Krieg gegen das Land, gegen die Bäuerinnen führte, also Zwangsrequisitionen vornahm, sich die Lebensmittel durch Gewalt aneignete. Diese kriegskommunistische Phase wurde also von der neuen ökonomischen Politik beendet bzw. unterbrochen, denn der Krieg gegen das Land wurde dann in den frühen 30er Jahren von den stalinistischen Truppen durch die stalinistische Entkulakisierung, Kollektivierung wieder aufgenommen. Also 1926 war die bolschewistische Partei fast 10 Jahre an der Macht. Alle opponierenden politischen Kräfte waren mehr oder weniger ausgeschaltet und auch innerhalb der bolschewistischen Partei war die eigene Opposition zeitgleich mit der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands 1921 verboten worden und die Auseinandersetzung drehte sich lediglich noch um die Frage, wer das Erbe von Lenin antreten sollte, Trotzki oder Stalin. Während also der Geist des Leninismus sich einiger Beliebtheit erfreute, war Lenin selbst schon tot, seit 2 Jahren, 1924, und sein Gehirn wurde in einem extra dafür gegründeten Institut auf seine Genialität hin untersucht, ganz materialistisch, während sein Körper, vielleicht nicht ganz so materialistisch, in einem eigens dafür gebauten Mausoleum aufbewahrt wurde. Ein Mausoleum, das zu dieser Zeit noch nicht aus rotem und schwarzem Granit bestand, sondern aus Holz gebaut war, was für unsere Geschichte nicht ganz ohne Belang ist. Denn genau an diesem Lenin-Mausoleum gingen also Ignazio Silone und Lazar Schatzky, die beiden Freunde der Italiener und der Russe, spazieren, als Schatzky seinem Freund anvertraute, dass er sehr traurig sei. Und Silone fragte seinen Freund, warum bist du so traurig? Und Schatzky antwortete, weil ich zu spät geboren bin, weil ich die Revolution verpasst habe. Für einen überzeugten Bolschewiki muss das bedeutet haben, das wichtigste Ereignis seines eigenen Lebens verpasst zu haben. Entsprechend bedrückt war er. Und Silone versuchte seinen Freund zu trösten und sagte, du musst doch nicht traurig sein. Revolutionen sind notwendig, Revolutionen kommen immer wieder, auch in Russland. Aber wann, sagte Schatzky, wie lange muss ich noch warten? Und da zeigte Silone auf das hölzerne Lenin-Mausoleum und sagte, du möchtest eine Revolution? Warum besorgen wir uns nicht ein paar Kanister Benzin und fackeln dieses verdammte Lenin-Mausoleum an? Dann hast du deine Revolution. Bekanntlich folgte der Komsomol-Vorsitzende nicht dem Vorschlag seines Freundes, leider. Er konnte über diese Geschichte auch noch nicht einmal lachen. Stattdessen wurde er kreidebleich und begann zu zittern. Und dann bat er seinen Freund, nie wieder etwas so Scheußliches zu sagen. Diese kleine Geschichte ist durch 2 affektive Zustände geprägt. Der erste Zustand äußert sich in Blässe und Zittern, in denen sich Angst und Schock ausdrücken und in denen das Aufkommen einer stalinistischen Subjektivität erkennbar wird. Denn nur wenige Jahre darauf sollte es tatsächlich nicht mehr brauchen als eines solchen Witzes, um nicht nur aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen zu werden, sondern auch verhaftet oder erschossen zu werden. Auch Lazar Schatzky selbst fiel exakt 10 Jahre nach diesem Spaziergang dem stalinistischen Terror zum Opfer, nicht aufgrund eines Witzes, aber aufgrund einer nicht minder absurden, unterstellten, trotzko-sinowjestischen Verschwörung, die freilich frei erfunden war. Die zweite affektive Situation, der zweite affektive Zustand, von dem diese Geschichte handelt, ist einerseits leichter zu erkennen, denn im Gegensatz zur Angst und zum Schock muss die Tatsache, dass Lasaschatzky traurig war, nicht extra aus seinen körperlichen Reaktionen herausgelesen werden, denn er gestand das ja ganz offen ein. Aber gleichzeitig meine ich, dass diese Traurigkeit um einiges rätselhafter ist. Denn warum sollte jemand, und der Vorsitzende der kommunistischen Jugendorganisation ist ja nicht irgendjemand, warum sollte also gerade ein Kommunist traurig sein darüber, dass die Revolution vorbei ist? Warum sollte er traurig sein, die Revolution verpasst zu haben, nachdem diese Revolution stattgefunden hat und nachdem diese Revolution siegreich war? Denn siegreich war die russische Revolution ja ohne allen Zweifel. Es war etwas pathetisch ausgedrückt, die erste dauerhaft siegreiche sozialistische Revolution. Sie hatte sich im Farbenspiel der politischen Grammatik Russlands gegen alle Opponenten durchsetzen können. Die Roten, die Bolschewiki, hatten die Weißen, die Monarchisten, besiegt. Sie hatten die Schwarzen, die Anarchisten, verraten. Und sie hatten die Grünen, die Bäuerinnen, zwar nicht ganz besiegen können, aber doch zumindest mit der neuen ökonomischen Politik befrieden können. Damit hatten sich diese Grünen nicht durchsetzen können. Deren Vorschlag hatte gelautet: Schlag die Weißen, bis sie rot werden, schlag die Roten, bis sie blau werden. Damit waren sie nicht durchgekommen. Durchgekommen waren die Roten, die als unbestrittener Sieger aus der Revolution hervorgegangen waren. Und die Frage ist, warum sollte jemand, der den Roten angehörte, die Revolution wiederholen wollen, zumal deren bürgerkriegerischer Verlauf eine 500.000 Tote gekostet hat? Warum sollte jemand angesichts der Unmöglichkeit, die Revolution wiederholen zu können, traurig werden? Warum sollte er in einen Zustand von innerer Leere und Antriebslosigkeit verfallen? Warum sollte also Lasaschatzky einer postrevolutionären Depression erlegen sein? Denn so wie es Lasaschatzky ging, ging es auch einigen anderen Kommunistinnen seiner Generation, die die Revolution verpasst hatten, aber auch Kommunistinnen der etwas älteren Generation, die an der Revolution teilgenommen hatten und sich jetzt zu dieser zurücksehen. Die naheliegendste, meiner Meinung nach naheliegendste Erklärung für diese affektive Disposition, für die postrevolutionäre Depression, ist zugleich auch die Erklärung, die historisch hegemonial war. Sie besteht in dem Unbehagen der Kommunistin mit dem Fortschritt des Sozialismus, mit den Ergebnissen der Revolution, mit dem Unbehagen der Sozialistinnen, also mit der Politik, der neuen ökonomischen Politik. Und dieses Unbehagen ist ziemlich gut belegt. Lenin beispielsweise war der Meinung, es handelte sich bei der neuen ökonomischen Politik um eine Niederlage, die schwerer sei als alle Niederlagen, die den Kommunistinnen von Denikin oder Koltschak, also von konterrevolutionären Generälen, je beigebracht worden wären. Und Nikolai Bucharin, ein wichtiger Theoretiker der Bolschewiki, sagte, die neue ökonomische Politik ist doch eigentlich nichts anderes, als dass wir ständig mit dem Feind ins Bett gehen, also mit der Bourgeoisie. Aber das gut belegte Unbehagen der Kommunistinnen gegenüber der neuen ökonomischen Politik kann ja noch nicht erklären, warum sich dieses Unbehagen ausgerechnet in Form einer Nostalgie artikulierte. Warum sie sich ausgerechnet nach der Phase der Revolution zurücksehnten und nicht beispielsweise ihre Hoffnungen auf die Zukunft richteten, auf die endliche Einführung eines richtigen Sozialismus beispielsweise, sondern warum sie nostalgisch immer wieder das glorreiche Bild der Revolution anriefen. Aus der Perspektive der Regierung, aus der Perspektive des bolschewistischen Regimes ist diese Anrufung der Revolution leicht nachvollziehbar, sie ist rational. Sie dient der Legitimierung einer unpopulären Politik durch ein populäres Ereignis der Revolution. Und das bolschewistische Regime konnte sich durch diese permanente Anrufung einer gewissen Autorität versichern, ebenso wie durch die Ausrufung Lenins zum Gründungsvater der Sowjetunion, also die Ausrufung der Revolution zum Gründungsmythos der Sowjetischen Republik. Also bis zum Ende der Sowjetunion war das üblich, dass das Lenin-Mausoleum zum zentralen Machtpol der Revolution wurde. Wenn Demonstrationen stattfanden, dann mussten die immer an dem Lenin-Mausoleum vorbei flanieren und die jeweiligen Führerinnen der Revolution, der Sowjetunion, standen dann auf den obersten Stufen und winkten den Demonstrierenden gnädig zu. Und anhand der Frage, wer da oben stand, wusste man auch ziemlich genau, wer was zu sagen haben, weil es so wirkte, als würden die wie Wächter der Zwischenwelt, ne, von Lenins Geist ihre Autorität beziehen. Und genauso wie diese Inszenierung Lenins zum Gründungsvater, die Inszenierung der Revolution zum Gründungsmythos, beispielsweise ein Jahr, nachdem Schatzky und Silone dort ihren Spaziergang gemacht haben, wurden die 10-Jahresfeiern der Revolution begangen, und zu diesen 10-Jahresfeiern wurde einfach nochmal komplett die Revolution neu aufgeführt, diesmal mit Schauspielerinnen und Statistinnen. Und es waren diesmal mehr Schauspielerinnen und Statistinnen an der Wiederaufführung der Revolution beteiligt, als es überhaupt Revolutionärinnen in der Revolution gegeben hat. Aber auch das kann noch nicht zufriedenstellend erklären, warum es bei so vielen Kommunistinnen und anderen Linken zu dieser affektiven Disposition der PRD, ich kürze das jetzt ab, weil das wissenschaftlicher klingt, zu dieser affektiven Disposition der PRD gekommen ist, denn die Strategie der Revolutionsführung, die Strategie der Regierung konnte ja nur deswegen erfolgreich sein, weil sie auf ein weit verbreitetes Begehren in der Bevölkerung traf. Und am deutlichsten lässt sich dieses weit verbreitete Begehren in der Bevölkerung eben an der kommunistischen Jugendorganisation ablesen, deren Vorsitzende Lazar Schatzky ja Mitte der 20er Jahre war. Ein ausländischer Beobachter, der in den 20er Jahren die Sowjetunion bereiste, beschrieb diese Atmosphäre, die im Komsomol herrschte, als eine Atmosphäre der inneren Leere, der Leblosigkeit. Und das deutlichste äußere Anzeichen für diese Leblosigkeit war, dass die Mitgliederzahl des Komsomol von 500.000 auf etwas mehr als 200.000 zusammengeschrumpft war. Für diese Entwicklung gibt es natürlich eine Menge Erklärungen, aber eine Erklärung könnte darin liegen, dass es für die Komsomolzin schwer zu verkraften war, wie sich ihr Status innerhalb der Revolution verschoben hatte, durch die Veränderung vom Kriegskommunismus hin zur neuen ökonomischen Politik. Welche Aufgabe ihnen also jetzt zugesprochen wurde, nachdem sie vorher schon gleichberechtigt mit anderen Genossinnen auf der Barrikade hatten kämpfen dürfen. Auf dem dritten Komsomol-Kongress im Herbst 1920 war es kein geringerer als Lenin persönlich, der die Aufgabe übernahm, den Komsomolzinnen jetzt also ihre neue Aufgabe zu vermitteln. Und er tat das mit einer aus der Utopietheorie recht bekannten subjektkonstitutionstheoretischen Figur, mit der er auf den ersten Blick hin die Bedeutung der Komsomolzin als eine sehr große erschienen ließ und dann aber darauf eine etwas ernüchternde Interpretation folgen ließ. Also Lenins Argument ging ungefähr so: Es sei ja klar, sagte er, dass die Kommunistinnen der Vergangenheit, jene Kommunistinnen also, die noch im Kapitalismus sozialisiert worden waren, dass die lediglich die Grundlagen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung zerstören könnten, aber dass die eigentliche Aufgabe der Erschaffung der kommunistischen Gesellschaft, also nicht die negative Aufgabe der Zerstörung, sondern die positive Aufgabe des Aufbaus, nur von den Kommunistinnen organisiert werden könnte, die nicht im Kapitalismus groß geworden seien, sondern erst nach der Revolution. Dass diese eigentliche Aufgabe, den Kommunismus endlich zu schaffen, also die Aufgabe der Jugend sein müsse. Und deswegen, sagte Lenin, lässt sich die großartige Aufgabe des Komsomol in einem einzigen Wort zusammenfassen, nämlich lernen, lernen und nochmals lernen. Und davon waren die Komsomolzinnen nicht ganz so begeistert. Schade, sagten sie, Lenin ist also auch jetzt alt geworden. Und auch wenn Alter vielleicht nur eine der möglichen Erklärungen ist und Geschlecht vielleicht eine andere, weil die Komsomolzinnen fürchten sich auch davor zu verweichlichen und zu verweiblichen, dadurch, dass sie jetzt nicht mehr immer mit der Knarre in der Hand rumliefen, sondern auf einmal politisch diszipliniert werden sollten, woraus sich auch erklärt, dass der Vorschlag, der auf dem Komsomol-Kongress vorgebracht wurde, doch mal das Rauchen und Trinken einzustellen, um ein besseres Vorbild den anderen Jugendlichen zu sein, also mit Bravour abgelehnt wurde. Darauf wollten sich die Komsomolzinnen auf keinen Fall einlassen. Aber dennoch fühlten sie sich womöglich besser verstanden als von Lenin, von Bucharin, dem bereits erwähnten wichtigen Theoretiker der Bolschewiki, der zugleich das jüngste Mitglied des Zentralkomitees war, Ende 20 zu der Zeit, und der auch vor dem Komsomol eine Rede hielt, in dem er versuchte, diese Atmosphäre, die in der kommunistischen Jugendorganisation herrschte, in Worte zu fassen, durch den Vergleich dieser beiden Epochen der neuen ökonomischen Politik und jener des Kriegskommunismus. Und was er sagte, war Folgendes. In der Periode des Bürgerkriegs stand vor der Jugend eine kolossale Aufgabe von unbekannter Schönheit. Sie mussten den gemeinsamen Feind, den Weltkapitalismus, töten. Im Gegensatz dazu gab die Periode der neuen ökonomischen Politik der Jugend keine lebhafte, schillernde, klar definierte, militante, heroische Aufgabe. Und mit dieser Mangelbestimmung, mit der Abwesenheit einer militanten, heroischen, kriegerischen Aufgabe, mit der Abwesenheit von Kampf, von direkter Konfrontation mit dem Feind also, dürfte es Bucharin recht gut gelungen sein, die Atmosphäre einzufangen, die innerhalb des Komsomol gegenüber der sogenannten Teufels-NEP vorherrscht. Aber diese Interpretation, die er gab, war einerseits verengend in Hinblick auf die Frage, was eigentlich dasjenige war, wonach sich die Kommunistinnen sehnten, wenn sie die Revolution wieder holen wollten. Die Antwort, die Bucharin gab, war der Kampf. Und diese Interpretation, die er gab, war zweitens sehr bedeutungsvoll im Hinblick auf mögliche Lösungsvorschläge für dieses Problem oder, um in der klinischen Sprache zu bleiben, auf mögliche Therapievorschläge für diese depressive Verstimmung. Der Komsomol-Kongress oder die Vorsitzenden des Komsomol folgten Bucharins Einschätzung und dem Abschlussbericht, den sie am Ende ihres Kongresses gaben, lässt sich entnehmen, welche Lösungsvorschlag sie unterbreiteten, um diese depressive Verstimmung zu beheben. Ein folgenreicher, historisch folgenreicher Lösungsvorschlag. Der Beschluss des 5. Komsomol-Kongresses 1922 lautet: Alles romantisch-revolutionäre Material muss ausgenutzt werden für die Erziehung der Jugend. Die unterirdische Arbeit vor der Revolution, der Bürgerkrieg, die Checker, das heißt die Geheimpolizei, die Kämpfe und die revolutionären Taten der Arbeiter und der Roten Armee, sowie technische Erfindungen und Expeditionen. Es muss eine Literatur geschaffen werden, in der in hinreißender Form das sozialistische Ideal, der Kampf des Menschen mit der Natur, das Heldentum des Proletariats und die bedingungslose Hingabe an den Kommunismus verherrlicht wird. Was also nach den Vorstellungen der Delegiertenkonferenz romantisiert und verherrlicht werden sollte, um endlich die PRD zu überwinden, war jenes Primat des Kampfes, an dem es der gegenwärtigen Epoche zu mangeln schien. Die Idee war also folgende: In einer historischen Situation, in der die Erfahrung des Kampfes nicht gemacht werden kann, in der die Erfahrung der unmittelbaren Konfrontation mit dem Feind nicht erfahren werden kann, muss diese Erfahrung virtuell reproduziert werden. Einerseits, indem die Erinnerung an diese glorreiche Zeit des Untergrunds, Abenteuerkämpfe, der Geheimpolizei propagandistisch wachgehalten wird durch die Literatur, durch Filme und so weiter. Und andererseits, indem das alltägliche Leben während der neuen ökonomischen Politik in den Begriffen der revolutionären Epoche rekonstruiert wurde. Deswegen tauchen hier auch solche Wörter auf wie Expeditionen und Erfindung. Die Auseinandersetzung mit der Natur, Stoffwechselprozess mit der materiellen Welt wurde reinterpretiert als Kampf des Menschen mit der Natur. Oder beispielsweise Wissenschaft galt in einer Rede von Stalin als eine Festung, die von der Jugend erobert werden müsse. Und sämtliche Fortschritte, die gemacht wurden, waren dann immer Etappen, Siege an einem Frontverlauf und so weiter. In dieser Interpretation wurde also die neue ökonomische Politik zu einer Fortführung des Bürgerkrieges mit anderen Mitteln, wobei die Reaktualisierung der alten Mittel, der tatsächlichen Mittel des Bürgerkriegs, eine immer offen gehaltene Option blieb, die auch nicht allzu lange darauf warten musste, endlich realisiert zu werden, nämlich mit dem ersten Fünfjahresplan, mit der stalinistischen Politik der Entkulakisierung, also des Kampfes gegen die Großbäuerin, mit der Industrialisierung, mit der Kollektivierung bot sich die Möglichkeit, wieder zu den alten Mitteln zurückzukehren. Und damit wurde nämlich jetzt tatsächlich das gesamte Leben in den Begriffen des Bürgerkrieges oder des revolutionären Bürgerkrieges rekonzeptualisiert. Egal, ob eine Ernte ausblieb oder ob ein Zug verunglückte oder die Produktion nicht hoch genug war, alles war immer Ausdruck des bösen Willens von Spionen, von Saboteuren, von Konterrevolutionären, die also auch bekämpft werden konnten. Und damit, mit dieser Reaktualisierung des Vokabulars, aber auch der Praktiken des Bürgerkriegs, wurde es jetzt also möglich, den Bürgerkrieg und die Phase der Revolution neu historisch aufzuführen. Und damit bot sich den traurigen Kommunistinnen, sowohl jenen, die die Revolution verpasst hatten, als auch jenen, die die Revolution erlebt hatten, aber traurig waren, dass sie vorbei war. Ihnen bot sich allen die Möglichkeit, noch einmal an der Revolution teilzunehmen, die Erfahrung der Revolution noch einmal aufzuführen. Ein Beobachter, der Beobachter, den ich eben schon mal zitiert hatte, ein Deutscher, schildert diesen Eindruck 1929 wie folgt. Gleichsam, als wäre der Anschluss an den Bürgerkrieg aufs Neue gefunden, so verschwand auch die unheroische Bürgerlichkeit der Neppzeit. Die Traditionen des Bürgerkriegs, Kampflust und kriegerische Stimmung flammten wieder auf. Das graue, alltägliche, unheldische der NEP war mit dem Beginn des Fünfjahresplans endgültig überwunden. Und damit endgültig überwunden war auch die PRD, die postrevolutionäre Depression. Der Kriegskommunismus wurde zum Modell der Industrialisierung und Kollektivierung und die forcierte, die erzwungene, nachholende Industrialisierung trug also die Form einer nachholenden, einer nachgeholten, einer wiederaufgeführten Revolution. Dafür war die PRD ein Motiv von vielen. Wenn also die PRD ein Motiv von vielen und damit ein Grund von vielen Gründen für die stalinistische Aggression war, wenn diese Aggression sich auf der Grundlage dieser vorhergehenden Depression erhob, dann wird natürlich die Erklärung dieser PRD etwas dringlicher. Sie bekommt eine Dringlichkeit, die noch nicht abzusehen war, als Schatzky und Silon 1926 über den Roten Platz spazierten. Ihre Erklärung bekommt eine neue Dringlichkeit, aber auch die Kritik. Nicht die Kritik der Depression, das würde keinen Sinn machen, aber die Kritik der epistemischen Grundlagen, die sich in dieser Depression artikulieren. Ich interpretiere das Begehren nach Revolution, das in dieser postrevolutionären Depression zum Ausdruck kommt, als Ausdruck eines Fetischs, genauer des Revolutionsfetischs, eines Fetischs der Revolution. Wie jeder Fetisch drückt sich dieser Fetisch durch eine Verkehrung aus. Hier eine Verkehrung von Zweck und Mittel. Die Revolution wird von einem Mittel, das der Verwirklichung einer anderen Gesellschaft dienen soll, der Verwirklichung des Kommunismus und des Sozialismus, selbst zu einem Zweck, zu einem Selbstzweck. Sie wird von etwas, das der Befriedigung des Bedürfnisses nach einer anderen Welt dient, zu demjenigen, worauf sich das Bedürfnis, worauf sich das Begehren selbst richtet. Aufruhr, Action, Aufstand. Das ist paradigmatisch zu betrachten in der russischen Revolution bei den Bolschewiki, aber es ist auch keineswegs auf sie beschränkt. Wir können uns vor Augen halten, dass das in abgewandelter Form auch in vorhergegangenen und in nachfolgenden Revolutionen auftaucht. Das findet sich bei anarchistischen Theoretikern wie Netschajew oder auch bei Machno. Es findet sich im Spanischen Bürgerkrieg in abgewandelter Form, aber es lässt sich auch in Kuba beachten. Denken wir nur zum Beispiel daran, an diese vielen Revolutionäre, die auch Jahre nach der Revolution nicht ihre Revolutionsuniform ablegten, die auch 20, 30, 50 Jahre, wie Fidel Castro beispielsweise, immer noch als Revolutionär dastehen, als wollten sie nie im Sozialismus ankommen, sondern als wollten sie immer nur den revolutionären Impuls am Leben erhalten. Oder in Mexiko die Partei der institutionalisierten Revolution, aber auch die häufigen Versuche, die Einbalsamierung von Lenin zu wiederholen. Also Lenin war ja nicht der einzige Revolutionsführer, der einbalsamiert wurde. Dimitrov wurde einbalsamiert, Ho Chi Minh Der Anführer der Vietcong wurde einbalsamiert. Kim Il-sung, der nordkoreanische Diktator, ist immer noch einbalsamiert im Mausoleum. Er ist beispielsweise etwas kreativer zusammen mit seinem Mercedes. Auch Mao Zedong sollte einbalsamiert werden. Es war ein regelrechter Exportschlager, dieser Einbalsamierungsbusiness. Allerdings hatte sich China zu der Zeit schon mit Russland verstritten und deswegen stellten die Russen nicht ihre Know-how zur Verfügung und deswegen quoll die Leiche von Mao immer weiter auf und verweste schlussendlich. Das Problem mit diesem Begehren, die Revolution am Leben zu erhalten, mit diesem Begehren nach Revolution, das sich an die Stelle des Begehrens nach Kommunismus, nach einer anderen Gesellschaft stellt, das Problem mit diesem Begehren ist, dass es sich um ein paradoxes Begehren handelt. Es handelt sich um ein Begehren, das eigentlich nicht befriedigt werden kann. Oder das befriedigt werden kann nur dann, wenn die Revolution nicht erfolgreich ist. Man kann die Revolution, wenn man die Revolution als Revolution begehrt, nur erfolgreich begehren, wenn die Revolution nicht erfolgreich ist. Nur dann kann man die Revolution immer wieder neu aufführen, kann man sie immer wieder erleben, während wenn die Revolution erfolgreich ist und damit abgeschlossen, man traurig wird, dass das, was man ja eigentlich begehrt hat, die Revolution, vorbei ist. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass dieses Begehren der Revolution auf einer spezifischen Konzeption des Verhältnisses von Revolution und Postrevolution aufbaut, auf einem spezifischen Verhältnis von Utopie auf der einen Seite und Übergang auf der anderen Seite, von Sozialismus auf der einen Seite und Transformation auf der anderen Seite. Dieses Verhältnis ist im Bolschewismus wiederum paradigmatisch, aber nicht auf diesen beschränkt. Man findet es auch in anderen millenaristischen, kiliastischen, messianischen Vorstellungen. Und es funktioniert folgendermaßen, nämlich, dass diese beiden Pole, Revolution und Postrevolution, als einander entgegengesetzte konzipiert werden und durch entgegengesetzte Eigenschaften charakterisiert werden. Auf der einen Seite Revolution, die gekennzeichnet ist durch Kampf, Aufruhr, durch Spontanität, durch Kreativität und vor allem durch Spaltung, das ist im Bolschewismus ganz paradigmatisch zu sehen, kompromissloser Kampf, Freund-Feind-Schema und absoluter Mangel an Integration, radikale Trennung. Auf der anderen Seite ein Bild von Kommunismus, wie wir es beispielsweise in Lenins Staat und Revolution finden, was gekennzeichnet ist durch die Vorstellung von Wohlstand, Frieden und kurz gesagt dem Bild einer gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Harmonie, das sich auszeichnet durch das Verschwinden aller Widersprüche. Also man kann eigentlich sagen, dass diese Hegel-Marxisten darum bemüht waren, die philosophische Figur der Nicht-Identität, von Identität und Nicht-Identität historisch aufzuführen, indem sie diese Spaltung einführten zwischen Revolution und Postrevolution, eine Spaltung, die eben die Spaltung, die Trennung von der Einheit trennt. Also auf der einen Seite Frieden, Wohlstand, Harmonie, Sicherheit, aber auch Langeweile und Stillstand, Symbiose. Auf der anderen Seite Streit, Spaltung, Kampf, aber auch Aufregung, Abenteuer, Spontanität. Und diese beiden Pole bleiben nicht nur als zeitliche aufeinander bezogen. Also erst kommt die Spaltung, dann kommt die Einheit, erst kommt die Revolution, dann die Postrevolution. Sondern sie werden auch noch im Bolschewismus paradigmatisch logisch aneinander geknüpft. Und zwar, wie es zu der Zeit heißt, dialektisch. Also das eine folgt notwendig aus dem anderen oder das andere hat das erste notwendig zu seiner Voraussetzung. Bukharin beispielsweise sagte, nur durch diese krasseste Spaltung der Menschheit kann eine neue Einheit der Menschheit entstehen. Oder Leo Trotzki verglich die staatliche Gewalt mit einer Kerze, mit einem Kerzenlicht, das kurz bevor es ausgeht nochmal ganz besonders hell aufflackert. Ja. Kurz bevor der große Frieden eintritt, müssen wir nochmal so richtig die Sau rauslassen und so viele Leute wie möglich umbringen, damit es danach auch ganz schön und harmonisch ist. Und auch Lukács, ist vielleicht auch ein Begriff, schloss sich dieser Meinung an und meinte, durch die radikale Ausmerzung der Klassenunterschiede könnte eine Gesellschaft der Liebe geschaffen werden, in der jeglicher Zorn und Hass, jeglicher Neid und Hochmut der Vergangenheit angehören würden. Wenn aber Revolution und Kommunismus so einander gegenübergestellt werden, so ausschließend, dann konstituieren sie einen Widerspruch, der sich in zwei Richtungen auflösen lässt, von denen keine befriedigend ist. Entweder wird das Begehren nach Revolution, nach Abenteuer, Kampf und Freiheit aus der Perspektive des Kommunismus als eines identifiziert, dessen Befriedigung von seinem eigenen Zweck verunmöglicht wird, das also nach kommunistischen Maßstäben ein falsches Begehren ist. Das führt zu dieser Figur, die wir schon bei Lenin gehört haben in seinem Vortrag vor dem Komsomol, wenn er argumentiert, dass die Menschen der Vergangenheit eigentlich nicht in der Lage sein können, die Zukunft zu erreichen, dass sie vom Kapitalismus so weit korrumpiert sind, dass sie nicht in der Lage sind, eine kommunistische Begehrensstruktur auszubilden. Also dieses revolutionäre Begehren würde dann aus der Perspektive der Harmonie des Kommunismus als ein falsches Begehren auftreten, als ein Begehren, das eigentlich nicht da sein darf. Oder, wir lösen den Widerspruch in die andere Richtung auf, dann wird der Kommunismus von der Perspektive des Begehrens nach Revolution kritisiert und dann erscheint diese kommunistische Gesellschaft als eine Gesellschaft der Langeweile und des Stillstands, die nicht in der Lage ist, zentrale menschliche Bedürfnisse, eben jenes Bedürfnisses nach Revolution, jenes Bedürfnisses nach Abenteuer, Kampf und Spontanität zu befriedigen. Und zwar unabhängig davon, ob wir diese Bedürfnisse, die sich im Begehren nach Revolution artikulieren, als anthropologische setzen, ob wir also davon ausgehen, dass der Mensch immer diese Sehnsucht nach Aufregung und Kampf hat, oder ob wir davon ausgehen, dass diese Begehrensformation spezifisch historisch konstituiert ist. Dass sie also nur in einer spezifischen historischen Situation auftaucht, beispielsweise hervorgebracht durch die Sozialisationsinstanz des Bürgerkriegs, die ja die entsprechenden Effekte hat, die sich aber auch aus der historischen Situation nicht einfach beliebig wegdenken lässt. Also beide Lösungen des Widerspruchs sind offenkundig unbefriedigend. Und an dieser Stelle des Vortrags Manuskripts bieten sich für mich zwei Möglichkeiten fortzufahren. Es hängt vielleicht von euch ab, in welche Richtung wir das machen wollen. Entweder kann ich versuchen, dieses Paradox, was ich an der Figur der Revolution entwickelt habe, jetzt noch für die Figur der Utopie zu vertiefen, also stärker in die Utopietheorie einzusteigen. Oder man könnte sich anschauen, ob es in der Geschichte der russischen Revolution noch eine alternative Möglichkeit gab, die spekulativ herauszuarbeiten wäre, eine Möglichkeit, einen Ausweg aus diesem Dilemma, das gerade skizziert wurde, dieses Dilemmas, das im Widerspruch zwischen Revolution und Postrevolution besteht, zu finden. Also entweder Utopietheorie oder spekulative Revolutionsgeschichte. Vielleicht könnt ihr kurz aufzeigen, wer ist für Utopietheorie? Das ist viel. Revolutionsgeschichte? Na, es ist ja auch ein philosophisches Seminar, nicht wahr? Beide Geschichten enden übrigens wieder bei Ignatius Silone, also viel verpasst ihr eh nicht. Das Paradox, das sich im Begriff der Utopie als ein innerer Widerspruch entfaltet, ist meiner Meinung nach gar nicht so verschieden von dem Paradox, was sich im Begriff der Revolution entfaltet. Und ich habe es eben auch schon versucht anklingen zu lassen. Es ist jenes Paradox, das in Lenins Subjekt konstitutionstheoretischer Figur ausgesprochen ist, wenn er formuliert im Groben, dass die Menschen der Vergangenheit nicht in der Lage sein könnten, den Kommunismus der Zukunft zu schaffen. Dass eine neue Welt nicht aus den Grundlagen der alten Welt hervorgehen kann. Und dieses Paradoxon, das sich in der Revolution als ein praktisches stellt, wie gesehen, hat Lenin versucht, mit diesem Paradoxon umzugehen, als er einen Vortrag gegenüber dem Komsomol hielt, versuchte, dessen Aufgabe als Jugendorganisation herauszukehren. Dieses Paradoxon stellt sich bereits in der Utopietheorie, hier aber nicht als ein praktisches Problem, sondern in der klassischen Formulierung beispielsweise der kritischen Theorie, da ist das ganz prominent, als ein Problem des Denkens. Wie können Subjekte, die unter den Bedingungen des Kapitalismus oder den Bedingungen der alten Welt, der verwalteten Welt, subjektiviert sind, eine Welt denken, eine Welt imaginieren, eine Welt vorstellen, die radikal anders sein soll als diese kapitalistische, die sie in ihrem Denken, ihrem Vorstellungsvermögen so umfassend zu determinieren scheint. Wie soll das Denken in der Lage sein, über seine eigenen historischen Bedingungen hinauszudenken? Diese Interpretation der postrevolutionären Depression, die ich vornehme, erlaubt es meiner Meinung nach, dieses kognitionstheoretisch oder imaginationstheoretische Problem begehrenstheoretisch zu reformulieren. Denn ich glaube nicht, dass die eigentliche Schwierigkeit darin besteht, diese andere Welt zu denken oder vorzustellen. Ich glaube, dass die umfassende Revolutionstheorie, dass die umfassenden utopischen Erzeugnisse eigentlich recht deutlich vor Augen führen, dass es schon möglich ist, eine harmonische Welt, eine Welt ohne Zwänge, ohne Herrschaft, sich vorzustellen und sie auch auszumalen. Das Problem scheint eher darin zu bestehen, diese utopische Welt auch zu wollen. Die Menschen können sich schon vorstellen, wie eine kommunistische Welt aussieht. Es fällt ihnen aber schwer, sich vorzustellen, dass sie auch in dieser Welt leben. Es fällt ihnen schwer, sich vorzustellen, dass sie in dieser Welt leben wollen. Dieser Gedanke ist nicht ganz so neu, der ist auch schon von einem DDR-Oppositionellen, Erhard Weinholz, unbekannter Typ, im Rahmen der DDR-Opposition Vereinigte Linke formuliert worden, der sich auch mit verschiedenen Utopien beschäftigte und am Beispiel einiger utopischer Skizzen, die Rosa Luxemburg zeichnete, folgende Gedanken entwickelt. Er schreibt: Was hier nur kategorial benannt wird, haben andere Sozialisten literarisch breiter und konkreter ausgemalt. Edward Bellamy, William Morris, viel später noch Robert Havemann. Es ist schon etliche Jahre her, schreibt er, seit ich Havemanns Morgen gelesen habe. Die Details habe ich zum größten Teil vergessen. Es ging bei ihm auf alle Fälle ein wenig hedonistischer zu als bei Rosa Luxemburg. In Erinnerung geblieben ist mir von dieser morgigen Welt aber vor allem, sie war gepflegt und äußerst langweilig. Das Paradox, was er beschreibt, ist also, dass eine utopische Welt, die die Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse verspricht, selbst von denjenigen, die diese Welt ausmalen, nicht wirklich begehrt werden kann. Eine Welt, in der alle Begierden befriedigt sind, kann schlecht von denjenigen begehrt werden, die diese Welt ausmalen. Weinholz versucht, dieses Problem anthropologisch zu lösen, indem er nämlich sagt, dass Menschen schlechterdings nicht in der Lage sind, eine solche Welt des Wohlstands, der Harmonie, der Spannungslosigkeit zu wünschen, weil eben Spannungen, Konflikte, das Chaotische, das Fehlerhafte, das Mangelhafte, das Unperfekte ontologisch zum Menschlichen dazugehören und nicht aus ihm wegzudenken sind. Das klingt sehr plausibel. Aber er begibt sich erkenntnistheoretisch damit natürlich auf wackeligen Boden, denn ob etwas zum Menschlichen im Allgemeinen gehört oder zum Menschlichen in seiner herrschaftlichen Konfiguration, lässt sich innerhalb der Bedingungen des Herrschaftlichen natürlich schlecht vorhersagen. Meiner Meinung nach spielt das aber auch keine allzu große Rolle, denn der Widerspruch innerhalb des utopischen Denkens bleibt auch dann bestehen, wenn wir davon ausgehen, dass ein anderer Mensch, ein neuer Mensch, eben beispielsweise der Mensch, der bereits im Kommunismus groß geworden ist, wenn wir davon ausgehen, dass diese Menschen in der Lage wären, eine solche Welt der Spannungslosigkeit und der Harmonie nicht nur zu begehren, sondern sich in dieser auch wohlzufühlen. Denn immer noch bliebe der Widerspruch bestehen, dass diejenigen, die die Utopie zeichnen, die auch für ihre Erreichung einzutreten haben, die Utopikerin, die Revolutionärin oder die Kommunistin, sich nicht vorstellen können, in dieser Welt glücklich zu werden. Es handelt sich also um einen Widerspruch zwischen der Utopie und den Utopistinnen selbst. Und dieser Widerspruch ist auch verschiedentlich benannt worden, beispielsweise bei einem deutschen Revolutionär, der in seinen autobiografischen Erinnerungen davon berichtet, wie er sich in seiner Jugend nicht so richtig entscheiden konnte zwischen Kommunistinnen und Anarchistinnen und, um sich entscheiden zu können, ihnen folgende Frage stellt. Er schreibt: Ich zögerte lange zwischen Anarchisten und Kommunisten und das hieß seinerzeit für mich, ich gehörte beiden Jugendgruppen gleichzeitig an. Nach wochenlangem Suchen fand ich den Mut, eine gewichtige Frage an die Anarchisten zu richten. Was werden wir tun, sagt er, wir, die Vorhut der Ausgebeuteten, wenn es uns gelungen sein wird, die bestehende Gesellschaft zu stürzen? Zunächst schwiegen alle betroffen, bis mich der eine oder andere achselzuckend, als ob er die Mühe bedauere, auf eine solch müßige Frage eingehen zu müssen, belehrte. dann werden wir endlich ein menschenwürdiges Dasein führen können. Das war genau das, schreibt Georg Glaser, was ich erwartet hatte, und zitternd vor Erregung teilte ich meine Entdeckung mit. Eben davor habe ich Angst, denn damit werden wir zu Bürgern. Und ich kündigte finster und entschlossen an, ich sehe nur einen einzigen Weg. Sie wollten wissen, plötzlich gespannt auf die Antwort. Ich deutete ihnen den einzigen Ausweg an, den ich während meiner Suche entdeckt hatte. Was blieb uns anderes übrig, uns, deren einziges Wissen und alleiniger Beruf es war, eine Umwälzung herbeizuführen, sobald wir das Ziel erreicht haben? Wir, die Fürsten in Lumpen und Loden, Altersheime für ehemalige Freiheitskämpfer, Waffen nur noch ehrenhalber tragen, Flugblätter ohne Gefahr verteilen, um den Kindern zu zeigen, wie es früher gewesen war. Unser Würdig war nur in Schönheit sterben. Hier sind also Revolution und Postrevolution in ein Verhältnis zueinander gesetzt, was keinen Übergang zu erlauben scheint. Und zwar je nachdem, welche Perspektive dabei eingenommen wird, entweder weil die Postrevolution einem spießigen Altersheim gleicht oder weil die Revolution ihren Teilnehmerinnen verunmöglicht, weil die Revolution ihre Teilnehmerinnen so weit korrumpiert, dass ein menschenwürdiges Leben für sie keine Möglichkeit mehr darzustellen scheint. Wenn also das Begehren nach Utopie, das Begehren nach einer radikal anderen Welt wirklich ernst genommen wird, wenn es konsequent zu Ende gedacht wird, dann scheint es suizidal zu werden. Dann scheint es in der Auslöschung derjenigen münden zu müssen, die die Utopie begehren, aber nicht in ihr ankommen dürfen. Und damit ist aber dieses Begehren nach Utopie nicht nur suizidal, es hört auch auf, kommunistisch zu sein oder utopisch in einem emanzipatorischen Sinne. Vielmehr wird genau dieser utopische Charakter meiner Interpretation nach ins Gegenteil verkehrt. Denn die Revolution würde ja zu einem Martyrium, zu einem religiösen Ereignis, zu einem Kampf für einen Zustand der Reinheit, welche diejenigen, die unrein sind, gar nicht erreichen dürfen. Das heißt, von der Befreiung wären diejenigen ausgeschlossen, die diese Befreiung am dringendsten benötigen, gerade die Unfreien. Die Kranken, die Ausgebeuteten, die Korrumpierten, die Beschädigten, sie dürften gar nicht in den Genuss der kommunistischen Utopie kommen, sondern in den Genuss der kommunistischen Utopie kommen dürften nur diejenigen, die bereits gesund und unbeschädigt und nicht ausgebeutet sind. Kurz gesagt, nur diejenigen, die frei geboren sind, dürfen auch frei leben. Damit aber wäre dieser Kommunismus kein Kommunismus, sondern ein Feudalismus. Es sei eine Gesellschaft der glücklich geborenen Adligen. Aber auch wenn wir diese radikale Konsequenz Glasers, diese Konsequenz des Suizids nicht ziehen, sondern stärker davon ausgehen, dass die Leute sich halt verändern müssen, dass sie sich transformieren, dass sie sich der anderen Gesellschaft anzupassen haben, bleibt doch das begehrenstheoretische Paradoxon bestehen, was dem Revolutionsfetisch nicht so unähnlich ist. Ich würde es sogar einen Utopiefetisch nennen. Denn die ursprüngliche Idee, die im utopischen Denken angelegt ist, lautet ja, dass weil die bestehende Welt nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, eine andere Welt geschaffen werden muss, die nach den Bedürfnissen der lebenden Menschen eingerichtet ist. Aber diese Gesellschaft, die man gerade eingerichtet hat, damit sie die eigenen Bedürfnisse befriedigt, verlangt nur in dem nächsten Schritt, dass sich die Menschen verändern, damit sie den Bedürfnissen der utopischen Welt angemessen sind. Diese These wird in dem Text von Rosa Luxemburg, den Weinholz, den ich eben zitiert hatte, diskutiert, auch ganz explizit ausgesprochen. Luxemburg sagt, mit faulen, leichtsinnigen, egoistischen und gedankenlosen oder gleichgültigen Menschen kann man keinen Sozialismus verwirklichen. Sozialistische Gesellschaft braucht Menschen, von denen jeder an seinem Platz voller Glut und Begeisterung für das allgemeine Wohl ist, voller Opferfreudigkeit und Mitgefühl für seine Mitmenschen, voller Mut und Zähigkeit, um sich an das Schwerste zu wagen. Zur Revolution gehört also, sagt Luxemburg, ein entsprechendes Menschenmaterial. Erst also kommt der Sozialismus, dann kommen die Menschen, die zum Sozialismus zu passen haben. Erst wird die Welt im Interesse der Menschen verändert, Und dann müssen sich die Menschen im Interesse dieser neuen Welt wieder verändern. Da gibt es auch leichtere Möglichkeiten, um das Paradoxon, um den Widerspruch zwischen Subjekt und Objekt aufzuheben. Also beispielsweise Louis C.K., ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein amerikanischer Comedian, der hat sich mit einem ähnlichen Problem beschäftigt, wie man diesen Widerspruch zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Bedürfnis und Welt lösen könnte und entwickelt das an dem Verhältnis der Menschen zu ihrem Körper. Und er sagt, erzählt, was ist das jetzt auf Englisch? Er erzählt, dass er jetzt endlich den Körper hat, den er sich schon immer gewünscht hat. Er sagt, es ist etwas sehr Schwieriges, diesen Körper zu bekommen, den man haben will. Die Leute arbeiten sehr hart daran, gehen ins Fitnessstudio oder machen Schönheitsoperationen, sind trotzdem unglücklich. Aber er hat es jetzt endlich geschafft, den Körper zu haben, den er haben will. Und das ist ganz einfach. Man muss einfach den Körper haben wollen, den man hat. Man muss einfach den hässlichen, ekligen, nicht attraktiven Körper wollen, mit dem man so rumläuft. Und zack, ist das Problem der Utopie erledigt. Von hier aus lässt sich also sehen, dass die Aufspaltung von Revolution und Postrevolution in eine doppelte Sackgasse führt. Entweder zu einem paradoxalen Begehren nach Revolution, welches die Traurigkeit der Kommunistin zur Tragödie verdammt, das heißt zur zwanghaften Wiederaufführung der Revolution, die immer neuen Anlass für Trauer schafft. Das war das paradoxe Begehren nach Revolution. Oder zu einem Begehren nach Utopie, das strukturell suizidal und damit feudal ist. Also die Abschaffung jener Revolutionärinnen verlangt, die die Revolution machen, die Abschaffung jener Utopikerinnen verlangt, die für die Utopie sich einsetzen. In ein Verhältnis wechselseitiger Kritik gebracht, geben also beide Pole, der Pol der Zweiheit, der Spaltung, der Pol der Revolution, wie der Pol der Einheit, der Harmonie, der Pol der Postrevolution zu erkennen, dass in ihnen etwas fehlt. Und diese wechselseitige Kritik muss meiner Meinung nach in beide Richtungen formuliert werden. In die eine Richtung ist sie bereits formuliert worden von anarchistischer libertärer Seite am bolschewistischen Revolutionsmodell, wenn sie nämlich forderten, dass bereits Momente des Kommunismus, Momente der zukünftigen Welt, Momente der emanzipatorischen Idealvorstellung in der Bewegung, die zu dieser Welt führen soll, enthalten sein müssen. Dass also bereits die revolutionäre Bewegung Werbung für die zukünftige kommunistische Gesellschaft sein muss. Und diese anarchistische Kritik lässt sich nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts schlechterdings nicht mehr abweisen, denn die bolschewistisch-leninistische Parole, dass der gute Zweck die schlechten Mittel legitimiere, hat sich offensichtlich in sein Gegenteil verkehrt. Es sind andersrum die schlechten Mittel gewesen, die den guten Zweck delegitimiert haben. Aber die Kritik, die angelegt ist in dieser polaren Aufspaltung von Revolution und Postrevolution, muss auch in entgegengesetzte Richtung geführt werden. Es muss also auch danach gefragt werden, welches Moment der Revolution, welches Moment davon, was in der Revolution eigentlich begehrt wird, auch in der zukünftigen Welt, in der utopischen Welt, in der Vorstellung des Kommunismus aufgehoben werden muss, damit die kommunistische Welt nicht von all jenen Momenten bereinigt wird, um deren Willen sie auch eingerichtet werden soll. Denn solange der Kommunismus komplett gereinigt ist von dem Schmutzigen der Revolution, was aber dennoch begehrt wird, wird sich dieses Begehren, was in der Utopie nicht aufgehoben ist, immer wieder ein anderes Objekt suchen, beispielsweise das Objekt der Revolution, die also dann immer wieder neu aufgeführt werden würde. Also wenn der Kommunismus oder die zukünftige Gesellschaft, wenn die Utopie, das ganz andere, so gezeichnet wird, dass die Leute, die sich dafür einsetzen sollen, dass es erreicht wird, darin gar nicht wirklich leben wollen, dann werden sie tatsächlich kein wirkliches Interesse daran haben, diese Gesellschaft zu erreichen, und sie werden die Bemühungen, die zur Erreichung dieser Gesellschaft führen sollen, unbewusst oder bewusst, immer wieder auch subvertieren. Sie werden sich also selbst bei ihrem Versuch, in eine andere Welt zu kommen, sabotieren, wenn sie der Meinung sind, dass sie in dieser anderen Welt nichts zu suchen haben. Was also meiner Meinung nach aus dieser Überlegung resultiert ist, dass das Verhältnis von Revolution und Postrevolution rekonzeptualisiert werden muss, dass es rejustiert werden muss und dass eine Vermittlung zwischen diesen beiden Polen stattfinden muss in beide Richtungen. Und wenn das geschieht, könnte also die Revolution ebenso defetischisiert werden wie die Utopie. Und spätestens dann wäre es, hoffe ich, möglich, auch Ignatius Ilones Forderung, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nämlich endlich dieses Lenin-Mausoleum zu kompostieren und auch den armen Lenin, der jetzt schon so lange da drin liegt und angegafft wird, zu beerdigen und in Frieden zu lassen. Das ist eine Forderung, die auch heute in Russland erhoben wird, allerdings nicht von emanzipatorischen Revolutionären, sondern von orthodoxen Geistlichen, die nämlich befürchten, dass Lenins Geist immer noch fortfahre, über Russland zu spuken und sein Untreiben zu führen und die Menschen heimzusuchen. Und diese Forderung wird auch in der sehr aktiven russischen Blogosphäre diskutiert. Zumindest in einem Blog habe ich das gefunden. Allerdings nicht als Frage danach, ob Lenin beerdigt werden soll, sondern als Frage danach, was denn mit den Leuten geschehen soll, die wünschen, dass Lenin beerdigt werden soll. Und dieser Blog, damit ende ich jetzt, gibt auf diese Frage ein Multiple Choice. Was soll mit den Leuten geschehen, die Lenin beerdigen wollen? A. Sie umbringen. B. Sie und ihre Familie umbringen. Oder C. Sie, ihre Familie, alle ihre Freunde und ihr Haustier umbringen. Dankeschön. Ja? Die eine Sache ist, im Sinne der Utopie ist es ja nicht, dass man begehren sollte zu fragen, wie es sein soll, sondern man könnte auch danach begehren, fragen zu wollen, wie es nicht sein soll. Insofern die Frage umzudrehen. Glaubst du, dass dann auch in dieser Situation dann im Endeffekt sich das wieder in eine Sackgasse verlagern würde? Ja. Also erstens glaube ich, dass diese Konzeption der Utopie als einer negativen eine Menge Probleme mit sich bringt, die mich dazu gebracht haben, mich davon zu verabschieden. Erstens, und das ist übrigens schon die Position von Adorno, der im Interview mit Bloch sagt, führt das Nicht-Ausformulieren der Utopie, das Bilderverbot dazu, dass man sich gar kein richtiges Bild mehr davon machen kann, was man eigentlich will. Und genau dieses Bild bräuchte es aber, um eben dieses Begehren danach zu entfachen, wie es eigentlich anders sein soll. Zweitens, und dieses Argument finde ich noch stärker, lässt sich dieses Bilderverbot auch nicht mehr aufrechterhalten nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, denn es gab jetzt mehrere Versuche, eine andere Welt einzurichten, die grandios gescheitert sind. Und nachdem diese Versuche unternommen wurden, kann man schlecht sich noch auf den Standpunkt stellen, zu sagen, wir haben überhaupt keine Ahnung davon, was da kommen wird, aber es wird bestimmt gut, glaubt uns. Hauptsache, wir machen es nicht so, wie es jetzt ist. Aber um deine Frage noch etwas präziser zu beantworten, wenn man in der Negation verharrt, hat man trotzdem dieses Problem der Reinigung von den Aspekten, die aber zu den Revolutionären gehören. Ich glaube sogar, dass das historische Phänomen der Reinigung, also der stalinistischen Säuberung, aber es ist ja auch auffindbar in verschiedenen anderen linken Bewegungen, beispielsweise im bewaffneten Kampf in Deutschland, der RAF, aber das Gleiche lässt sich auch in Japan auffinden. dieser Versuch, sich von allen Momenten zu reinigen, die nicht dem Ideal der Kämpferin entsprechen. Ich glaube, dass das gar nicht so stark von dem Ideal genährt war, als auch von dem Modus der Kritik. Dass man identifiziert hat, was bürgerlich ist, was kleinbürgerlich ist, was kapitalistisch ist, was reaktionär ist, was patriarchal ist, was weiß ist und so weiter. Und dann versucht hat, sich von all diesen Momenten zu säubern. Und das in dieser Logik also dadurch das gleiche Paradox wieder aufscheint. Ja, ich habe jetzt so ein bisschen nachgedacht und bin der Auffassung, dass sozusagen dieses Paradox, das du beschreibst, in den letzten Jahrzehnten schon gelöst wird oder versucht, dass man das löst, indem man Transformationsstrategien in eine höhere Bedeutung beimisst. Ja? Das ist Moment der Transformation über das Moment des revolutionären Bruchs stellt, auch in den 60er, 70er, 80er Jahren in der Linken in Westeuropa schon sehr viel größere Bedeutung hatte oder global. Das Problem ist nur, dass dann sozusagen wieder das der Haken dabei entsteht, dass Transformationsstrategien sehr leicht zu einem total blassen Sozialdemokratie-Konzept führen können. Oder zu, ja, letztendlich nicht das einlösen, was sie eigentlich versprechen. Da würde mich interessieren, wie du dieses Verhältnis zwischen Transformationsstrategie, dass es eben nicht eben zu sozialer Demokratie, zu einem billigen Reformismus wird, wie man das eben fassen könnte. Ja, also ich stimme dir absolut zu, dass jetzt natürlich, wenn ich mich mit einer Konzeption von Revolution und Postrevolution beschäftige, die aus dem Bolschewismus stammt, ist nicht anzunehmen, dass nicht vorher auch schon mal jemand auf die Idee gekommen ist, das zu kritisieren und dass nicht schon auch Versuche unternommen wurden, da andere Möglichkeiten herauszukommen, zu entwickeln. Aber tatsächlich setze ich eben am Begriff der Revolution an und nicht am Begriff der Reform, weil ich meine, dass es auch etwas in der Revolution gibt, was zu bewahren ist oder was zu retten ist. Und das ist nämlich dasjenige, dass die Revolution gegenüber der Reform erstmal einen Freiheitsgewinn bedeutet. Weil meiner Interpretation nach die Revolution nicht gekennzeichnet ist durch ihr hohes Gewaltaufkommen, nicht gekennzeichnet ist durch ihre unglaubliche Intensität, sondern vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass sie nicht nur Politik unter den gegebenen Bedingungen macht, sondern diese gegebenen Bedingungen politisiert und transformiert. Dass also Revolution gewissermaßen eine praktische, transzendentale Wende auf dem Terrain der Politik ist. Man macht nicht Politik unter den vorgefundenen Bedingungen, mit den vorgefundenen Mitteln, sich unterordnend unter die Sachzwänge, die gegeben sind, sondern man versucht genau diese Sachzwänge zu politisieren, zum Teil der Politik zu machen und sie zu verändern. Und dann, wenn das erstmal die Entscheidung für revolutionäre Politik ist, unter diesen Bedingungen, die Möglichkeit von Politik so massiv einschränken, wie es die kapitalistischen Bedingungen tun, die ja bekanntlich immer wieder mit Sachzwängen die Möglichkeiten von politischem Handeln begrenzen und Möglichkeiten des Sozialen aus dem Bereich des Politischen herausnehmen, als gegeben setzen. Wenn also diese prinzipielle Entscheidung für Revolution gefallen ist, dann ist diese Frage zu stellen, wie Revolution anders konzipiert werden kann, nicht mehr als radikaler Bruch, sondern zum Beispiel als Transformationsprozess. Und ich würde genau vorschlagen, diese Vermittlung von Revolution und Postrevolution zu intensivieren, stärker Momente der Postrevolution in die Revolution aufzunehmen und Momente der Revolution in die Postrevolution. Und damit, glaube ich, kommt man effektiver dann raus als durch die sozialdemokratische Option. Ich habe nur noch mal eine Nachfrage zu dem Dystopiebild, das du gezeichnet hast, oder bei den Beispielen, die du gebracht hast, war das ja tatsächlich immer so ein quasi schon religiöses Versprechen, wo nachher dann spannungslose Langeweile herrscht. Aber war das so ein einheitliches Bild oder würdest du sagen, das ist das, das als Utopie versprochen und verhandelt worden ist? Oder jetzt also nach revolutionärem Sozialismus gab es immer noch den Sozialismus auch aufzubauen und das Utopische wäre dann vielleicht der Kommunismus gewesen, aber noch mit auch viel deklariert, viel Arbeit bis dorthin. Also dann hat man schon die Revolution, aber dann muss immer noch viel passieren, damit man dieses, alle Widersprüche lösen sich schlussendlich ganz auf, erreicht sind. Und ja. Na, erstens finde ich, es gibt erstaunlich wenig utopische Aussagen. Das ist eigentlich auch nicht besonders erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, dass der Bolschewismus aus dem Marxismus hervorgeht und der Marxismus ja sich als anti-utopische Linke versteht. Ne? Der wissenschaftliche Sozialismus im Gegensatz zum utopischen Sozialismus. Also einer, der explizit keine Vorstellung von der zukünftigen Gesellschaft entwickelt. Genau in dieser Tradition steht der Bolschewismus. Deswegen finden sich relativ wenig Diskurse darum, wie die zukünftige Gesellschaft dann endlich aussehen sollte, was ich genau für das erste Problem halte. Ich glaube nämlich, abgesehen davon, dass die wenigen Aussagen, die es gibt, zum Beispiel bei Lenin, Staat und Revolution, genau so aussehen, also zwangsharmonisiert, mit bestimmten sexistischen Implikationen, aber abgesehen davon führt genau das Nichtsprechen über die Utopie auch dazu, dass nur so ein implizites, so ein Hinterbild davon eigentlich noch existiert. Und dieses Hinterbild ist irgendwie so, dass dann alles gut ist, dann ist es schön, dann ist Frieden. Aber bis wir dort sind, können wir nochmal so richtig krass alles rauslassen. Ja. Ich habe den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Dass wir hier auch ganz viel Arbeit versprochen haben. Richtig. Genau. Der Kommunismus war immer so das Fernziel und es war nie so klar, wann man dort ankommen würde. Anfangs dachten die Revolutionärinnen, es handelt sich so um ein paar Jahre. Während des Kriegskommunismus waren die wirklich der Meinung, bald haben wir es geschafft. Dann kam eine größere Enttäuschung und dann wurde im wechselnden Jahren, in voranschreitenden Jahren immer neue Zielvorgaben ausgegeben. Irgendwann hieß das dann hier überholen oder einzuholen und manchmal hieß es dann im Jahr 1980 und so weiter sind wir da. Der Punkt ist, dass dieser Weg hin zum Sozialismus eben als einer konzipiert ist und das merkt man genau bei der Rede von Lenin gegenüber den Komsomolzin, der geradlinig verläuft und der eigentlich keinen Handlungsspielraum den Subjekten mehr lässt, sondern der nur noch der Linie der Partei folgt. Ohne dass wir sagen, wie das später genau aussehen soll, ist eigentlich schon ausgemacht, wie es aussehen wird. Und ihr müsst euch jetzt alle beteiligen. Wir fordern euch ständig auf, wir mobilisieren euch, dass ihr eure Energie da reinsteckt. Aber die Energie, die reinsteckt, ist die Energie der Arbeit. Und es ist nicht die kreative Mitgestaltung, die in einem radikaldemokratischen Prozess möglich wäre. Und ich glaube, genau weil die Leute das gespürt haben, weil heißt Beteiligung am Aufbau, heißt Lernen, Lernen, Lernen, Unterordnen, kommt diese Sehnsucht nach einer Zeit, die weniger reguliert war, wo man irgendwie auch mal spontan ausbrechen konnte und mehr das Gefühl hatte, mitzugestalten, wo man noch irgendwie an der Konfrontation beteiligt war und nicht einfach nur aufbaut. Weil implizit ist das Bild vom Kommunismus, was dort gezeichnet wird, oder des Weges zum Kommunismus ist ja eigentlich eines, das sich einfach nur auszeichnet durch Produktivkraftsteigerung. Also die Gesellschaft wird eigentlich immer nur reicher, immer mehr Wohlstand, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber tatsächliche Partizipation ist nicht vorgesehen. Also die soll erst dann gewährleistet werden, wenn man dann endlich da ist. Übrigens, also das sind Ideen, die geistern immer noch rum. Also meiner Meinung nach eben prinzipiell in der Linken oder überall dort, wo Modelle anderer Gesellschaft entwickelt werden, aber explizit natürlich bei so orthodoxen Kommunisten. Ich war zum Beispiel mal auf so einer Veranstaltung, ging es genau um die NEP. Da brach ein furchtbarer Streit aus, weil dann ein Leninist sich davon angegriffen fühlte, dass Kronstadt verteidigt wurde. Dann sagte der andere, was jammerst du denn so rum, das ist schon 70 Jahre her. Und dann kam der mit einem neueren Beispiel und sagte, aber China... China ist doch immer noch ein kommunistischer Staat, weil an der Spitze des Staates steht die kommunistische Partei. Was hindert denn diese kommunistische Partei irgendwann, wenn man die Produktivkraftentwicklung weit genug vorangeschritten ist, einfach endlich freie Wahlen einzuführen? Die Antwort war ganz klar, weil die dann sofort abgewählt werden. Man kann nicht die Demokratie einführen am Ende der Entwicklung. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich den Eindruck, dass man es halt so einfach macht, das Scheitern der Revolution und Stalinismus irgendwie auf diese Spaltung zwischen Revolution und Postrevolution zurückzuführen, weil es hat halt materielle Gründe, die halt Trotzki zum Beispiel aufzeigt in der Fratenrevolution, also als ein Punkt halt die Rückständigkeit, die wirtschaftliche Rückständigkeit zu Russlands, dann die Herausbildung von einer Bürokratie und das Ausbleiben der Revolution in Deutschland zum Beispiel, woraus man halt das Scheitern erklären kann und das Abdrehen irgendwie der Räte. Und jetzt irgendwie einfach darauf zu fokussieren, dass man diese Dialektik zwischen Revolution und Postrevolution einfach neu denken muss, frage ich mich, ob das nicht zu idealistisch ist, sondern es kommt halt einfach darauf an, sich irgendwie besser zu machen und in einer neuen Revolution eben die Räte aufrechtzuerhalten. Und das ist halt leider, oder es geht halt auch nur erfolgreich, wenn man diesen Bürokratisierungsgrenzen, die es halt immer wieder gerade in anderen Revolutionen, China und so weiter, entgegentritt. Ja. Also ich finde, macht man sich das nicht einfach zu einfach, und trotzdem die Antwort eigentlich sein muss, irgendwie für dieses Scheitern, dass man in der Praxis halt besser machen muss und halt den Stalinismus auch nicht braucht. Und was braucht? Eine Stalinismus-Analyse. Also, ja, ja. Nein, also das wäre ein grobes Missverständnis, und ich freue mich, dass ich es jetzt nochmal ausräumen kann, falls es entstanden sein sollte, dass diese Dialektik von Revolution und Postrevolution eine monokausale Erklärung darstellen würde, um das Scheitern der russischen Revolution zu analysieren. Keineswegs. Deswegen hatte ich versucht zu betonen, ein Grund von vielen Gründen, ein Motiv von vielen möglichen Motiven. Aber dennoch bleibt es bestehen, dass es eins von mehreren ist. Und das Problem an einer Analyse des Scheiterns der russischen Revolution, was ausschließlich auf äußere Faktoren fokussiert, ist meiner Meinung nach, dass es eben davon abstrahiert, dass die russische Revolution eben eine siegreiche Revolution gewesen war. Anders als so viele andere, beispielsweise die spanische oder als die Pariser Kommune, wurde die russische Revolution eben nicht von außen geschlagen, sie wurde nicht von konterrevolutionären Truppen vernichtet, nicht unmittelbar. Natürlich sind die Bedingungen, die geherrscht haben, nicht ideal gewesen, sie waren auch feindlich, deswegen wurde die junge Sowjetunion ja von imperialistischen Truppen angegriffen, aber sie hat diese imperialistischen Truppen zurückschlagen können. Man kann weiterhin sagen, dass natürlich die Situation der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, der unglaubliche Druck, der von den USA ausging und so weiter, schwere Bedingungen für die Revolution war. Keine Frage. Gleichzeitig ist natürlich aus der Perspektive Kubas beispielsweise die äußeren Bedingungen, die Russland vorgefunden hat, geradezu ideal. Ich meine, es handelt sich um ein Territorium, was fast ein Drittel der Welt oder ein Fünftel der Weltoberfläche bedeckt. Da kann man schon so ein bisschen was machen. Also ich will keineswegs leugnen, dass es äußere Faktoren gab, die das Gelingen der Revolution behindert haben, aber es gab nicht nur äußere Faktoren, sondern es gab auch hausgemachte innere, interne Faktoren, und der Prozess der Bürokratisierung wäre ja so einer, und der Prozess der Bürokratisierung ist meiner Meinung nach auch mit dieser Konzeption der Utopie als einer harmonischen und der Revolution als ein Kampf mit dem äußeren Feind verknüpft, weil wenn es eigentlich gar keines demokratischen inneren Aushandelsprozesses mehr bedarf, um sich darüber klar zu werden, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen, dann braucht es eigentlich auch keine Rätedemokratie, dann kann man das nämlich durch Verwaltungsinstanzen klären. Und die Kritik von Trotzki, finde ich, zeigt sich auch historisch als begrenzt, auch wenn sie natürlich gegenüber dem Stalinismus ziemlich zugkräftig ist auf den ersten Blick. Aber Trotzki konnte nie selber reflektieren, dass er biografisch genau an diesen Prozessen der Stalinisierung beteiligt war. Er war ja der Heeresführer der Roten Armee, der genau verantwortlich zeichnete für die Niederschlagung des Kronstädter Aufstands und damit genau die Möglichkeit eines Wiederauflebens der russischen Revolution in dem Moment, wo der äußere Feind geschlagen war, die hat er mit verhindert. Deswegen ist seine Analyse auch immer etwas biased, und ich glaube, eine kritische Analyse muss tiefer gehen. Sie muss schon ansetzen vor 1927, muss tatsächlich 1917, 1918 einsetzen. Aber ich glaube schon, dass... Sonst hatte ich Ihnen natürlich... Doch, du hattest sie gehört. Ja, das ist eine andere Frage. Frage. Ja, gut. Dann schließe nochmal. Ja, ich wollte noch kurz darauf eingehen. Ich glaube schon, dass Trotzki mit seiner sozialistischen Phase im Kriegskommunismus schon reflektiert hat. Aber das ganze Programm der linken Opposition zum Beispiel, also ich finde, das wäre halt ein anderer Weg gewesen, der sinnvoll gewesen wäre, weil er sich auf die Deaktivierung der Räte und so weiter gestützt hätte. Und natürlich, ich habe nicht gemeint, dass man die Bürokratisierung rein aus exogenen Faktoren ableiten kann. Das hat eh auch schon endogene, aber das ist halt eben die Frage, was sind die materiellen Prozesse, die zu dieser Bürokratisierung geführt haben und so weiter. Und da kommt natürlich dann auch einfach das politische Moment des Kräfteverhältnisses zwischen Stalin und so weiter. Also ich gehe d'accord, man kann mit Trotzki einiges für Kritik am Stalinismus auch machen und die linke Opposition ist schon was, worauf man sich beziehen kann, aber ich finde es noch wichtiger, etwas früher auch noch anzusetzen und zum Beispiel die Arbeiteropposition in den Blick zu nehmen, die 1921 verboten wurde, ein Verbot, was Trotzki eben auch mitgetragen hat, oder sich zum Beispiel auch die Machnowschina anzuschauen, etwas ziemlich Unbekanntes, also die anarchistische Bauernrevolutionäre, die in der Ukraine versucht haben, genau die Landbevölkerung zu mobilisieren und zu emanzipieren, welche aus der Perspektive der Bolschewiki hauptsächlich als rückständig galten. Eine Perspektive, die auch von Trotzki stark mitgetragen wurde. Also ich glaube, die emanzipatorischen Möglichkeiten, die Revolution zum Gelingen zu bringen, liegen noch ein bisschen früher und sie liegen auch in anderen Fraktionen, politischen Fraktionen, die am Geschehen beteiligt waren. Etwa bei den Sozialrevolutionären, linken Sozialrevolutionären. Na, wenn es immer so wäre, das wäre tatsächlich tragisch. Ne? Dann müsste man den Utopiebegriff komplett verabschieden. Aber ich glaube auch, dass das Problem weiter reicht als nur für Russland. Das Problem lässt sich schon in verschiedenen Utopietheorien finden. Und der Georg Glaser, den ich zum Schluss zitierte, der auf diese Idee kommt, sich dann umzubringen oder in Schönheit zu sterben im Kampf, ne, der entwickelt das ja aus einer Konfrontation mit den Anarchisten, die ja eigentlich viel libertärer und freiheitlicher, weniger autoritär waren als die Bolschewiki. Auch die haben dieses Problem. Und das Problem als prinzipielles taucht eben immer dann auf, wenn diese utopische Welt als eine perfekte imaginiert wird, die keinen Platz mehr hat für die Beschädigung derjenigen, die sich diese andere Welt wünschen. Ich hätte noch eine Frage. Was wäre denn jetzt der eventuelle Moment in Russland, an dem das Dilemma, das postrevolutionäre Dilemma gelöst werden könnte? Ja, dagegen habt ihr euch entschieden. Nein, was ich gemacht hätte, wäre nochmal einen genaueren Blick auf die Zirkel zu werfen, an denen sich diese postrevolutionäre Depression besonders deutlich zeigt. Und das sind so gewissermaßen Subkulturen solcher traurigen Kommunistinnen, die unter ärmlichen Verhältnissen in den 20er Jahren leben, irgendwie zerlumpt, Alkoholiker, als Wahnsinnige und so weiter verschrien und die hauptsächlich in satirischer Literatur beschrieben werden, wo man sich über sie lustig macht, weil sie die Anpassung an die neue Zeit nicht geschafft haben. Und wenn man sich nun anschaut, welche Praxis die entwickelt haben, welche utopischen, nostalgischen und traurigen Diskurse die entwickelt haben, dann lässt sich die Frage präziser beantworten, ob dasjenige, was die eigentlich an der Revolution begehren, wirklich, wie es die hegemoniale sowjetische Interpretation vorsagt, der Kampf war. Oder ob es nicht etwas anderes gab in der Revolution, dem die Sehnsucht galt. Da gibt es diese eine Gruppe von Leuten, dessen Vorsitzender läuft in der Stadt rum und entwickelt eine etwas ungewöhnliche politische Praxis, erfordert nämlich seine Genossen immer auf zu weinen. Weint um den verlorenen Kommunismus. Und wenn er ausformuliert, was an diesem Kommunismus, diesem Kriegskommunismus verloren ist, dann wird eigentlich deutlich, dass es nicht dasjenige Moment des Kampfes ist. Der Kampf dient eigentlich eher nur als Träger, um ein anderes Begehren zu artikulieren. Und dieses andere Begehren dient, das ist, wäre meine Interpretation, aber auch die zentrale These meiner Diss, weder einem neuen Menschen noch einer neuen Totalität, sondern es dient einem, zielt ab auf ein Dazwischen, auf eine andere Beziehung zwischen den Menschen zueinander. Es geht dort um ein freundschaftliches Verhältnis, es geht um ein Miteinander, um ein Zueinander hingewandt sein, um ein gemeinschaftliches Verhältnis, um Solidarität und Zärtlichkeit. Was begehrt wird, ist eine andere Form der Beziehung oder präziser eine solidarische Form der Beziehung. Und wenn dieses Moment schon in der Revolution enthalten ist, dann kann dieses Moment auch schon dasjenige sein, auf das sich das Begehren nach einer anderen Gesellschaft richtet. Und dann löst sich diese Gegenüberstellung von Revolution und Postrevolution so ein bisschen auf. Weil es weder um den ganz anderen Menschen geht, noch um das Ereignis der Revolution, noch um die Totalität der gelungenen ganz anderen Gesellschaft, sondern um neue Verhältnisse, um andere Beziehungen. Und woher bekommst du da das Material, dass wir nicht publiziert worden sein? Oder so die Gedankengänge zum Beispiel der traurigen Kommunistinnen? Oder haben die etwas geschrieben oder das wurde gefunden? Ja, gut, hier dieser Lazar Schatzki, der taucht ja beispielsweise in den Erinnerungen von dem Ignacio Silone auf. Das ist ja so ein dissidenter Kommunist. Der hat diese Erinnerung publiziert 1950 in so einem Sammelband Ein Gott, der keiner war, wo Wolfgang Leonhard, einer dieser bekannten Dissidenten, versucht hat, verschiedene Stimmen ehemaliger Kommunistinnen zu sammeln und sie ihr Leben erzählen zu lassen und auch ihre Abkehr von diesem bolschewistischen Kommunismus. Und diese Subkulturen trauriger Kommunistinnen, die tauchen halt in verschiedenen literarischen Darstellungen auf und eine davon ist publiziert und auch übersetzt, die ist von Boris Pilnyak, so ein russischer Autor, und die heißt Mahagoni. Und die ist von daher, finde ich, besonders verdienst oder wertvoll, weil der Autor, der Pilnyak, selbst kein Kommunist war, sondern vielmehr Antikommunist, er war kein Mitglied der kommunistischen Partei, auch wenn ihm das geschadet hat, und er konnte eigentlich den sozialistischen Repressionen nur dadurch entgehen, dass Maxim Gorki seine schützende Hand über ihn gehalten hat. Deswegen in dem Moment, wo Maxim Gorki gestorben ist oder vergiftet wurde, auch Boris Pilnyak relativ schnell umgebracht wurde. Aber in seiner Erzählung beschreibt er recht eindringlich das Leben dieser Kommunistin. Und genau weil er nicht die Absicht hat, die in einem beschönigten Licht zu zeichnen, sondern in einem verächtlichen, finde ich, tritt aus seinen Beschreibungen eigentlich so eine ganz ungewöhnliche, traurige Schönheit hervor. Also für ihn sind das einfach wahnsinnige Spinner, hängengebliebene, verrückte Psychopathen und so weiter. All diese Begriffe verwendet er, um genau dieses Begehren nach einem anderen Leben zu diskreditieren. Und meine These ist, dass genau deswegen, weil es diskreditiert wurde, weil es keine Möglichkeit hatte, eine kulturelle und eine politische Intelligibilität in diesem historischen Prozess der Revolution zu finden, weil es sich nicht als Rationales artikulieren konnte in dem Vokabular, was zur Verfügung stand zu der Zeit. Genau deswegen musste es als ein Fantastisches artikuliert werden, als ein Religiöses, als ein Spinnertes, das sich irgendwie in Bereiche des Wahnsinnigen zurückzog. Und aus diesen Bereichen des Wahnsinnigen, meine ich, muss man es halt wieder herausholen. Du hast gesagt, wenn die Revolution erfolgreich war, dann bleibt niemand übrig, also sie wieder aufzuführen oder wieder zu installieren. Gut, ein Beispiel, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, weil ich letztens mit einem Wissenschaftler darüber einen Disput hatte, der sich ganz gut auskennt mit China, und der meint, das würde auf China nicht zutreffen. Ich hätte den Verdacht, dass man sowas bei der Kulturrevolution in China schon finden kann. In ihrer eigenen Sprache war sie natürlich keine Antwort auf eine postrevolutionäre Depression, auf eine depressive Verstimmtheit, aber sie war der Versuch, genau die verloren gegangenen Impulse der Revolution wieder neu aufzuführen, gegen die bürokratischen Verkrustungen, die an ihre Stelle getreten waren. Das Modell der permanenten Revolution, was Trotzki irgendwie popularisiert hat, was aber auch bedeutend war für die revolutionären Zyklen der 60er Jahre, was auch in Kuba und so weiter eine Rolle gespielt hat, hat einen ähnlichen Impuls, auch wenn permanente Revolution dort eigentlich weniger heißt, dass man die Gesellschaft schon neu revolutioniert, als dass man die Revolution immer weitere Kreise ziehen lässt, also im internationalen Feld, um zur Weltrevolution zu kommen. Aber das schlagendste Beispiel ist natürlich dieses, was ich versucht habe, hier in der russischen Geschichte zu entwickeln. Insofern meine Interpretation, aber nicht nur meine Interpretation, ich folge da eigentlich den ganzen wichtigen Russland-Historikerinnen, diese stalinistische Kollektivierung dem Vorbild des Kriegskommunismus folgte und in dem Vokabular der Revolution wieder aufgeführt wurde. Und dieses Vokabular der Revolution blieb auch, solange es die Sowjetunion gab, immer state of the art. Ja? Ganz kurz nachfragen, aus welchem Jahr so dieses Lukas-Zitat mit nach der Revolution kommt die Liebe? Ist das Stalin-Fanboy-Zeit oder noch vorher? Ich glaube, das ist noch vorher. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich selber habe das gar nicht bei Lukas gefunden, sondern bei Hendrik Wallert. Weißt du, ob du ihn kennst? Der hat so ein Buch geschrieben, in Anlehnung an Lenins Staat und Revolution. Der hat ein Buch geschrieben, Staat oder Revolution. Und das ist so eine Geistesgeschichte der linken Bolschewismuskritik. Und darin kommt auch Lukács vor und da geht er recht präzise auf ihn ein. Noch eine letzte Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Danke euch.